im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, willkommen zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr dabei seid. Wir beginnen mit einer offenen Themensendung. Ihr könnt euch hier melden, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch, oder domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Jasmina. Jasmina ist 29. Guten Morgen, Jasmina. Jo, morgen. Ja, Jasmina, weswegen rufst du an? Ja, also um das mal irgendwie einzuleiten. Ja. Ich habe abgesehen von so ganz normalen Ängsten, wie wahrscheinlich ziemlich viele haben, so Platzangst, Höhenangst, abgesehen davon habe ich, das hört sich ein bisschen doof an, aber halt Angst vor Terror, wenn man das so sagen kann. Na gut, da haben viele Leute Angst vor. Ja. Heutzutage ist das nichts Besonderes, leider Gottes. Aber vor welchem Terror genau hast du denn Angst? Ja, das äußert sich bei mir jetzt speziell so ganz komisch, so in Alltagssituationen, Kino zum Beispiel, habe ich absolut den Drang, unbedingt am Notausgang sitzen zu wollen. Beobachte die Leute in meinem Umfeld, Bahnfahren zum Beispiel oder an Bahnhöfen, dann gucke ich, dass bloß niemand einen Koffer oder eine Tasche stehen lässt. Öffentliche Plätze und so. Das Traurige ist, dass in einer gewissen Weise das ja begründet ist sogar. Es gab ja nun schlimmste Vorfälle. Der Rosenmontagszug zum Beispiel in Braunschweig ist ausgefallen, weil man da irgendetwas vermutete. Es ist Gott sei Dank nichts passiert, aber es gab ja auch schon Vorfälle, wo etwas passiert ist. Ja. Hast du denn in irgendeiner Weise Bezug noch näher zu diesem Thema Terror? Obwohl ich das jetzt nicht als Schlüssel Ereignis oder Erlebnis sehe, weil die Angst schon vorher bestand. Aber ich denke mal, dass das dadurch ein bisschen bekräftigt wurde, weil wir familiär ein bisschen betroffen sind. Erzähl, inwiefern? In der Familie meines Mannes, also quasi mein angeheirateter Cousin, der Cousin meines Mannes, ja, ist damals zum Islam konvertiert, erstmal ganz harmlos, wo auch gar keiner sich Gedanken drum gemacht hat. Ich meine, jeder soll ja die Religion leben, die er lebt oder die er gut findet. Na, und das wurde halt immer krasser, sage ich jetzt mal so. Sodass er schlussendlich dann auch nach Syrien gegangen ist und dort letztendlich auch ums Leben gekommen ist. Der hat für IS gewirkt? Gekämpft? Ja, gekämpft. Wir wissen nicht genau, gekämpft. Er hat das natürlich in Telefonaten oder über WhatsApp hat er halt viel mit seinen Eltern Kontakt auch gehabt, hat er das immer beschönigt. Also hat eigentlich alles total schön geredet, das ist ganz toll da und Natur und hast du denn überhaupt kein Wort von Gewalt. Ja, hast du denn oder dein Partner mit ihm auch noch Kontakt gehabt, als er in Syrien war? Nein, als er in Syrien war nicht mehr. Habt ihr denn vorher Kontakt miteinander gehabt, um sich darüber auszutauschen, warum er zum Islam konvertiert ist? Wenig. Also ich habe, als das alles noch ziemlich frisch war und seine Eltern auch ein bisschen verzweifelt waren, weil die, was heißt verzweifelt, die konnten das im ersten Moment nicht verstehen, weil sie ihn ja, ich will jetzt nicht sagen christlich erzogen haben, aber natürlich auch nicht muslimisch. Und ich war eigentlich noch so die treibende Kraft, die gesagt hat, mein Gott, ist doch nicht schlimm und warum auch, und habe mich dann auch. Aber da konntest du nicht ahnen, dass das in so eine extreme Richtung geht, ne? Nein, er hat das auch total verleugnet. Also ich habe im Gespräch zum Beispiel mal zu ihm gesagt, wie er denn dazu steht, wenn sich Leute da so einen Gürtel umschnallen, ne? Lapidar jetzt gesagt. Und da hat er direkt gesagt, das ist Sünde und sowas gibt es nicht. Und also, was heißt gibt es nicht? Also bei ihm in seiner Welt, sag ich jetzt mal, gibt es sowas nicht und das wäre eine Sünde. Also hat er das ganz verschleiert, was er letztendlich wirklich denkt oder gedacht hat? Ich weiß nicht, boah, ich bin total nervös. Ich weiß nicht, ob er das bis dato vielleicht selber noch wirklich so gedacht hat. Genau, kann ja auch also, sein. Also dass er wirklich noch, ja, genau. Also Jasmina, ich muss ja sagen, das geht mir in gewisser Weise ähnlich wie dir. Vor allen Dingen jetzt nach den Vorkommnissen in Paris und in Dänemark. Ja. Dass man natürlich immer so ein bisschen diesen Gedanken im Hinterkopf hat. Was bin ich froh zum Beispiel, dass hier in Köln bei dem großen Rosenmontagszug nichts passiert ist. Das ja, ist witzigerweise war ich Rosenmontag in Düsseldorf. Ja, oder in Düsseldorf spontan. Auch, genau, oder in Mainz, ja. Ja, total spontan, gar nicht viel vorher drüber nachgedacht. Und ja, plötzlich saß ich da mit Freunden im Zug und habe gesagt, mein Gott, was machst du? Na, ich hatte meinen Sohn auch dabei und der ist 10. Ich glaube, dass man, man soll aufmerksam sein und man soll Sachen auch melden, die man vielleicht rumstehen sieht und eine gewisse Vorsicht, wie gesagt, walten lassen. Aber man darf sich auch nicht hysterisieren lassen dadurch. Sonst sitzt man nur noch zu Hause. Also in gewisser Weise muss man da schon gegenhalten. Ist es denn so schlimm, dass du die Sorge hast, dass das schon bald krankhaft wird? Ja, schwer zu sagen. Also ich weiß nur, dass mir das total peinlich ist. Meine Mädels und so, die bemerken dann natürlich auch oder ich spreche dann auch offen darüber und die machen sich total lustig über mich natürlich, ne? Ich finde, dass man sich nicht lustig machen sollte über dich, weil wie gesagt, das Problem ist ja da. Du greifst das ja nicht komplett aus der Luft. Es gibt ja schlimme Vorkommnisse genug in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dass man aber auch immer ein bisschen dagegen halten muss, damit man normal weiterlebt. Ja, genau, das ist das Problem. Wenn man versucht das dann, also ich zumindest versuche das dann total zu unterdrücken und dann drüber wegzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du Bahn fährst oder in deiner Stadt, wo immer du auch leben magst, über einen Platz gehst und dass da nur gerade der Terroranschlag stattfindet, ist verschwindend gering. Ja, ich weiß. Aber da denkt sich wahrscheinlich jeder, ne? Ja, natürlich. Ja. Gut, wobei in Frankreich war das schon ein hochgefährdeter Bereich, die Redaktion der Zeitung. Ja, gut. In Dänemark wiederum nicht. Das war ein Café, wo man über Meinungsfreiheit diskutierte. Da rechnet natürlich kein Mensch damit. Aber wiederum war da auch jemand, den die Terroristen lange schon auf dem Kieker haben, ein Karikaturist. Also... Ich finde, Jasmina, dass du da das selbst noch gut in der Hand haben könntest. Da brauchst du keinen Psychologen oder sowas. Indem du dagegen hältst und dir das mit der Vernunft klar machst und dich auch zwingst, vielleicht Dinge zu tun, die du aus Ängstlichkeit sonst nicht tun würdest. Ja, das versuche ich natürlich, mich zu solchen Sachen dann zu zwingen. Aber ich merke dann, also eigentlich läuft er dann immer so ab, alles klar, ich entscheide das dann ganz spontan, ohne lange vorher darüber nachzudenken. Wie zum Beispiel jetzt das mit Düsseldorf. Aber spätestens, wenn ich in der Bahn sitze, und das war dann natürlich dann auch wieder so, dass dann natürlich auch mit mir Leute im Abteil saßen, die in dieses, man hat ja so Vorurteile, was natürlich eigentlich total schlimm ist, aber die hat man einfach und dann, und dann habe ich schon wieder Luftnot gekriegt und so schlimm ist. Hab dann meine Freundin angestoßen und die sagte, mein Gott, bleib locker. Ne? Körperlichen Reaktionen gibt es sogar schon. Ja, ich bin eigentlich grundsätzlich auf, gerade so in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel Kino oder jetzt die Sache mit Düsseldorf, bin ich total nervös, habe immer alles im Auge. Im Kino jetzt, wir waren jetzt kürzlich erst im Kino. Ich halte die ganze Zeit die Tür im Auge, ob da jetzt jemand reingelaufen kommt oder... Ich schlage vor. Ja, eigentlich habe ich überhaupt gar keine Ruhe. Eigentlich wollte ich es nicht machen, aber jetzt, wo du das mit der Luftnot sagst und so, das ist ja doch ziemlich gravierend. Es spielt sich nicht nur alles im Kopf ab. Ich schlage vor, dass mein Psychologe dich nochmal anruft. Kann ja nicht schaden. Vielleicht hat er noch einen interessanten psychologischen Tipp für dich. Lufttechnik oder so wäre cool. Ja, damit es nicht wirklich pathologisch wird, denn dann ist es nicht mehr lustig. Lustig ist es so auch nicht, aber dann wird es sehr ernst. Jasmina, dafür bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen, so heißt der Psychologe heute Nacht hier bei uns, der ruft dich gleich zurück. Jo, lieben Dank. Alles Gute wünsche ich. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50, und hier ist Svenja. Svenja ist 34. Guten Morgen, Svenja. Hallo, Domian. Hallo, Svenja. Und was geht's bei dir? Hallo. Ja, ich wollte mit dir über meinen Stalker reden, den ich vor 4 Jahren hatte. Mhm. Also das war auch genau, also es war genau jetzt die Zeit. Es ging am 2. Februar an. Da hatte ich Spätschicht und habe dann nachts eben, ja, ich habe noch Domian gehört. Und dann fing das so an, dass jemand vorne gegen die Fenster, die zur Straße ging, das war so eine ganz kleine, beschauliche Straße, da hämmerte jemand gegen. Gegen deine Fenster, die Privatfenster? Genau, ich habe im Erdgeschoss gewohnt, also so Hochparterre, das waren so 3 Stufen zu meiner Wohnung. Mhm. Ja, und da hämmerte halt jemand gegen. Und dann habe ich noch gedacht, naja, gut, irgendwelche Idioten, die es irgendwie witzig finden, nachts bei Leuten Terror zu machen. Mhm. Und dann klingelte das auch noch Sturm. Ja, da wäre mir schon mulmig. Ja, war mir auch. Also toll fand ich das jetzt nicht, aber ich habe das einfach noch nicht so ernst genommen. Mhm. Du warst alleine in der Wohnung? Genau, ich habe alleine gewohnt. Ja. Und dann ging es aber in der nächsten Nacht halt weiter. Ja, Moment, es klingelte und wie hast du reagiert? Ja, ich habe ich hatte noch keinen Spion. Ich habe eine neue Wohnungstür bekommen und hatte noch keinen Spion und habe dann einfach mal geguckt, ob das jetzt ein Zufall ist, dass im Haus jemand was von mir möchte. Mhm. Aber da war nichts und dann war auch Ruhe. Ah ja, okay. Und ich habe überall Licht ausgemacht, weil ich hatte zum Beispiel im Schlafzimmer so einen Vorhang, der war so halb durchlässig. Also wenn es drin hell und draußen dunkel war, konnte man schon ein bisschen was drin sehen. Mhm. Also habe ich alles dunkel gemacht und bin dann auch irgendwann schlafen gegangen. Mhm. Und in der nächsten Nacht, da habe ich mir so irgendwie in weiser Voraussicht mein Telefon direkt ans Bett gelegt, also mein Festnetztelefon. Ja. Und dann fing das an um 3.20 Uhr, das weiß ich auch immer noch, dann klingelte das wieder Sturm. Und dann bin ich natürlich sofort aufgesprungen, hab mir das Telefon geschnappt, bin dann nach vorne, also in die Küche gelaufen, weil ich da zur Straße hingucken konnte. Und da war auch auf der Seite die Haustür. Mhm. Und dann habe ich durch meine Jalousien geguckt und dann sah ich plötzlich, wie ein maskierter Mann unter meinem Fenster herlief. Boah, das ist ja heftig. Und ja, das war dann auch der Punkt, da habe ich richtig Angst gekriegt. Sofort die Polizei anrufen. Aber sowas von sofort, habe ich die Polizei angerufen. Und was ich sehr gut war, dass die Disponentin, die Polizistin in der Leihstelle, die blieb die ganze Zeit bei mir am Telefon. Mhm. Sehr gut. Das heißt, gut. Also das war eine absolute Hilfe. Das ist beruhigend. Das war total beruhigend. Sie hat mir auch wortwörtlich gesagt, ich schicke alles zu Ihnen, was ich hier zur Verfügung habe. Und das waren, glaube ich, 5 oder 6 Fahrzeuge. Mhm. Und während die unterwegs waren, war der Typ dann immer noch an deinem Haus? Ja, ja, dann war das eben so, dass der zu meinen Fenstern hochgeklettert ist und dann mal gegengehämmert hat. Ach. Also nicht nur geklopft, sondern wirklich gehämmert hat. Und ich fand das so gut, als die Polizistin irgendwann mal meinte, ja, ich höre das jetzt auch, damit die mich jetzt nicht für irgendwie verrückt hält oder so. Mhm. Ja, und das ging halt 2 Monate lang. Ja, Moment, jetzt langsam. Jetzt sind wir noch bei der Szene. Du hast die Polizei angerufen, die Polizistin ist am Telefon, die 5 Streifenwagen sind unterwegs. Als die ankamen, was war dann? Das hat mich so aufgeregt. Die haben am Haus nebenan, haben die angehalten. Ich habe das noch, also ich konnte den Funk von draußen, den konnte ich mithören, dass sie sagten, dass die an meinem Nachbarhaus jetzt aussteigen. Mhm. Und in dem Moment hämmerte er dann auch hinten an mein Fenster. Das habe ich natürlich umgehend auch weitergegeben. Mhm. Aber die haben den nicht mehr gekriegt. Also ist er abgehauen? Der ist abgehauen. Und das war halt eine große Wiese hinter meinem Haus, mit Gärten und so. Und das war natürlich super zum Flüchten halt. So, und wie viele Monate ging das noch weiter? Das ging 2 Monate. 2 Monate. Immer wieder so nachts, so ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, ja, das war fast immer nach Mitternacht kam der dann und manchmal hat er mich auch einfach nur beobachtet oder versucht, mich zu beobachten. Und du hast jedes Mal nachts dann die Polizei angerufen? Ja, soweit ich ihn gesehen habe. Also ich weiß dann nicht, ob ich alles mitbekommen habe. Ich denke, ich habe auch nicht immer alles mitbekommen, weil ich natürlich nicht immer das ganze Areal, das war ja eine Siedlung, dass ich das nicht immer im Blick haben konnte. Aber immer, wenn ich ihn gesehen habe, ja klar, da habe ich sofort immer die Polizei angerufen. Und immer war er weg, wenn die dann kamen? Ja, also die haben ihn natürlich irgendwann festgenommen. Aber bis dahin war das so, dass er ständig weg konnte halt. Das ist ja wie in so einem Horror-Thriller. Das war das auch. Du konntest sehen, dass der maskiert war. Ja, der hatte so eine, kennst du wahrscheinlich, so Motorradhaube mit 2 so Kugellöchern. Mhm, genau, ja klar. So einen hatte der auch. Ja. Da musst du auch immer in Angst schon morgens aus dem Haus gegangen sein. Oder abends, wenn du nach Hause kamst. Ja klar, das war ja früh dunkel, ne? Mhm. War ja eigentlich, ja, früh dunkel und spät wieder hell. Und wenn ich dann Frühschicht gehabt habe, dann stand ich halt um 4:45 stand ich dann draußen, hab mit links das Auto freigekratzt, war ja Februar oder Anfang März dann auch noch. Ja. Oder Und habe dann mit der rechten Hand das Pfefferspray gehalten, damit ich überhaupt, also ich aber, weiß, dass das nicht so toll ist, aber irgendeine Art der Verteidigung musste ich ja haben. Aber dann hast du aber auch Nerven, wenn in der Nacht um 3 sowas vorgefallen ist und dann gehst du um 5 schon alleine an dein Auto und fährst weg. Da ja, ich kann arbeiten. Und da war keine Polizei, die dich dann beschützt hat um 5. Nee. Die waren also schon wieder weg. Ja, natürlich. Also die sind immer gekommen, wenn ich die gerufen habe, aber ja, das fand ich ja nicht immer zu sehr Teil statt, ne? Also so, ja, aber irgendwann haben sie ihn dann gepackt. Wie haben sie ihn gepackt? Ja, das war auch nochmal, also für mich dann natürlich sehr, sehr spannend. Also ich habe irgendwann das ganze Areal um mein Haus, habe ich das natürlich mal abgesucht, wo der denn so weg kann. Mhm. Weil das ist ja, kann ja nicht sein, die müssen den irgendwann mal packen. Und den Rat der Polizei, mich unbeobachtbar zu machen, den habe ich nicht befolgt, weil nachher verliert er einfach nur das Interesse und läuft dann noch irgendwie rum und ich grüße den vielleicht sogar jeden Tag. Mhm. Ne? Und ja, auf jeden Fall wollte ich ja, dass der gepackt wird. Dann habe ich das ganze Areal abgesucht und als er dann wieder da war und wieder seine Schau da abgezogen hat, habe ich die Polizei natürlich gerufen. Ich habe dann auch gesagt, dass ich Anfahrtswege für die Polizei habe. Und das wurde dann so lapidar erstmal abgetan mit, ja, die Kollegen wissen schon, was sie tun. Mhm. Und dann wurde auch wieder aufgelegt. Und dann rief mich aber eine Streife von unterwegs an und hat gesagt, ja, sie haben Anfahrtswege für uns. Das habe ich dir noch alles erzählt. Mhm. Da kamen dann wieder, ich glaube, 6 Fahrzeuge. Und ja, das war dann so kurz bevor die dann da waren, habe ich halt gesehen, da holt sich dann von meinem Wohnzimmerfenster auch noch einen runter. Das war ich natürlich, war so das Sahnehäubchen dann oben drauf. Mhm. Und dann sagten die, ja so, wir sind jetzt da, ich muss auflegen. Und dann hörte ich auch nur noch von allen Seiten der Polizei stehen bleiben, also wie man es halt echt aus dem Film kennt. Mhm. Und von allen Seiten kamen dann die ganzen Taschenlampen auf ihn zu. Und dann habe ich die durch ein Fenster geguckt, weil die Mülltonnen sind noch alle umgeflogen und so. Mhm. Und dann habe ich geguckt und dann saß er halt auf dem Boden, blutüberströmt im Gesicht und hatte Harnschein auf dem Rücken, Polizei, also das Ganze, alles war voller Polizei. Warum blutüberströmt? Das war wohl so, dass der hatte ein Messer dabei. Also das hatte auch, also davon gehe ich aus, ich habe immer mal metallisch blitzen sehen, wenn er da gewesen ist bei mir. Der hatte ein Messer dabei, was er auch bei der Festnahme, also als die Polizei ihn packen wollte, hat er das auch noch in der Hand gehabt und da haben die natürlich nicht lange gefackelt. Und dann hat er eins auf den Kopf gekriegt. Ach so, ja. Und dann hat er alles fallen lassen und so, kanntest du ihn? Ich kannte ihn nicht, nein. Es war ein wildfremder Mann. Das war ein wildfremder Mann aus der Nachbarschaft, der mir irgendwie so schräg gegenüber gewohnt hat. Ach so, aber der dich schon dann irgendwie immer, vielleicht schon über einen langen Zeitraum beobachtet hat, oder? Genau, das konnte ich nämlich auch noch rekonstruieren, als ich mich dann so mit Nachbarn und meinem Ex-Freund unterhalten habe. Die haben den oft oben am Fenster stehen sehen und rübergucken sehen, aber ich dachte, also das habe ich, erstens habe ich den nie gesehen und zweitens habe ich mir dann auch da gar keine Gedanken drüber gemacht. Wie alt war der Mann? Der war, 10 Jahre älter als ich, also zu dem Zeitpunkt dann 40. Ja, was ist denn daraus geworden? Es gab sicher ein Gerichtsverfahren. Ja. Zu was ist er verurteilt worden? Das weiß ich nicht, weil es fand, also ich war zu 2 Terminen da und dann gab es aber noch einen 3. Termin, zu dem war ich nicht da. Mhm. Also habe ich natürlich auch nicht erfahren, wann dieser Termin dann ist und ich habe aus dem Grund auch nicht nachgeforscht, weil bei meinem letzten Verhandlungstag sagte auch der Richter, naja, das war ja jetzt nicht so schlimm und sie haben ja keine Schäden davon getragen. Ach, und ich habe ihm auch gesagt, er darf das auch nicht. Also konnte ich davon ausgehen, dass das Urteil jetzt wahrscheinlich sehr enttäuschend, wenn ich es hören würde. Sehr enttäuschend, sehr milde. Und du konntest davon ausgehen, dass der weiter in deiner Nachbarschaft wohnt. Wie bist du damit umgegangen? Ja, also das war so. Ich habe mich natürlich auch informiert, wie ich mich zu verhalten habe, auch währenddessen schon. Da wurde mir natürlich immer gesagt, ja, umziehen, ne? Mein ganzes Umfeld hat gesagt, zieh da bloß weg. Mhm. Aber das habe ich nicht eingesehen, dass ich echt wegen so einem Idioten das Feld räumen soll. Mhm. Und das Ende vom Lied war, er ist weggezogen. Das hast du dann mitbekommen? Das habe ich mitbekommen. Und der ist nie wieder bei dir in Erscheinung getreten? Zumindest nicht so, dass ich es bemerkt hätte. Also ich habe ihn danach nicht wieder gesehen. Als er da gefasst wurde in der Nacht, da hast du ja sein Gesicht gesehen. Ja. Hast du dieses Gesicht dann später nochmal irgendwo auf der Straße gesehen? Zufällig vielleicht? Am nächsten Morgen. Da war das so, dass ich in mein Auto einsteigen wollte, weil ich wieder zur Arbeit fahren wollte. Und das ist halt so eine sehr kleine Straße gewesen. Da parkt man halt am Rand der Straße und steigt ja auf der Straße quasi ein. Ne? Mhm. Und in dem Moment, wo ich mein Auto aufschließen wollte, kommt er um die Ecke. Jetzt wusste ich ja, wer das ist. Und dann habe ich gesehen, also man hörte, er schaltet runter und er gab Gas. Mhm. Und da ich halt also mal er saß im Auto. Er saß im Auto, ja genau, und kam dann auf mich zugefahren und er hat definitiv versucht, mich umzufahren, weil mein Außenspiegel hat er noch erwischt. Aber die haben den in der Nacht gar nicht mitgenommen, die Polizei? Die haben den mitgenommen, die haben den auch in die Psychiatrie gebracht, aber da er das anscheinend freiwillig gemacht hat, durfte er auch natürlich freiwillig wieder gehen. Die haben den nicht da behalten. Da hast du aber eine heftige Geschichte hinter dir. Ja, das war auch, also aber also, dennoch hast du gute Nerven, glaube ich. Manch einer hätte da noch panischer reagiert. Ja, das war Gott sei Dank die ganze Zeit so, dass ich immer rational handlungsfähig war. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr, sehr froh drum. Was hat diese Geschichte jetzt bei dir hinterlassen? Ja, deswegen rufe ich auch an. Also ich glaube fast mehr, als ich das so wahrnehme teilweise. Ich merke das auch jetzt immer noch. Also ich bin umgezogen in so eine ganz, ganz beschauliche Gegend eigentlich. Zwar in derselben Stadt, aber sehr beschaulich, sehr ländlich. Aber ich merke trotzdem immer noch, dass wenn ich das Haus verlasse im Dunkeln, dass ich dann durch das Flurfenster erstmal gucke, ob draußen alles in Ordnung ist. Wenn ich rausgehe, checke ich die Gegend. Ne? Aber gut, das ist... Ich glaube, das macht jeder, dem sowas schon mal passiert ist. Dass dann so eine Grundvorsicht in einem einprogrammiert wurde, dass man die Augen mehr auf hat, solange es dich nicht wirklich belastet, sondern dass das einfach nur so eine Verhaltensweise ist, die sich da eingewöhnt hat, finde ich es noch okay. Ja, ich dachte das eigentlich auch, aber ich denke, die Träume, die ich dann habe, die sind den Erlebnissen von damals immer sehr, nicht immer, aber sehr, sehr oft sehr ähnlich. Das heißt, also, es belastet dich doch noch nach den Jahren. Ja, ich glaube, ich vermute, ne, weil ich träume da jetzt, zumindest gibt es immer so Phasen, wo ich dann träume, also das sind immer so Fragmente, die sich dann in die Träume halt einbauen. Wo ich dann jeden Morgen mit einem schlechten Gefühl halt wach werde. Wir können es ja so machen, wir rufen dich nochmal an und klären das mal im Hintergrund ab, okay? Okay. So machen wir's. Danke für deinen Anruf und also wirklich, ich finde schon, dass du da ziemlich cool warst. Das muss man sagen. Ja, danke. Sonja, du legst auf, wir melden uns gleich nochmal bei dir. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. Diese Woche, ihr Lieben, ist auch wieder eine ganz normale Woche. Schön von Montag bis Freitag ohne irgendwelche Ausfälle und Feiertage oder weiß ich was. Sind wir hier im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen. Und hier jetzt kommt der Nikolaus. 59, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Nikolaus. Was ist dein Thema? Also ich habe nur eine Frage. Und sage, ist der Fall 55 Jahre alt? Oh, da warst du. 4. 5 war ich. 5. Und es geht darum, dass ich dazu kam, wie mein Halbbruder, der ist 12 Jahre älter, meine Zwillingsschwester vergewaltigt hat. Mhm. Und jetzt ist ein Familientreffen zum 60. Geburtstag. Und die Frage ist, ob ich das endlich mal auf den Tisch bringen soll. Das wurde bisher immer unterdrückt und verleugnet. Und ist nie in diesen 55 Jahren darüber gesprochen worden? Ja. Nie? Meine Schwester hat mit mir drüber gesprochen. Wie alt wart ihr da, als sie gesprochen hat? Schon, es ist erst 5 Jahre her. Ach. Und dann habe ich mich an diese Szene erinnert, dass ich da dazu kam. Und jetzt quält mich das schon, ob ich da nicht irgendwas sagen oder machen soll. Das ist nur meine Frage. Ja, lass uns noch ein bisschen darüber sprechen, noch ein paar Informationen erfahren. Dieser Bruder war dann ja, wenn ich gerade richtig gerechnet habe, 17. Ja. Der hat das 5-jährige Mädchen vergewaltigt. Ja. Ist das einmal passiert? Weißt du das? Oder nein, es soll mehrmals passiert sein, hat meine Schwester gesagt. Das hat sie dir jetzt vor 5 Jahren erzählt? Ja. Wie spricht denn deine Schwester darüber, über diese Vorkommnisse? Naja, halt, sie hat Albträume immer noch davon. Und sie fühlt sich einfach in ihrem Dasein immer noch beeinträchtigt dadurch, obwohl sie längst eine erfolgreiche Frauenärztin ist und alles im Griff hat. Wie hast du denn damals, du warst nun auch ein Kind, du warst 5 Jahre alt, als du das gesehen hast, wie hast du denn darauf reagiert? Also ich kam in das Zimmer rein, weil meine Schwester laut geschrien hat. Und habe das gesehen, wie sie auf ihm hockt oder hocken musste. Und eben, ich habe das damals nicht realisiert, was da wirklich passiert. Sie hat mir aber später erzählt, von dem Vorgang und dass das eben so war, wie ich es hier sage. Und Moment, wann hat sie dir davon erzählt? Jetzt mit ungefähr 55. Ja, das hast du gerade schon gesagt. Ich dachte, sie hätte dir dann doch noch später, als sie jünger war, also nach ein paar Jahren, ein bisschen was erzählt. Aber das hat sie nicht gemacht. Nee. Gar nichts. Nee. Ja, wie war das? Du hast gesehen, da passiert irgendwas Merkwürdiges, was dich befremdet. Ja. Du kamst in den Raum rein. Wie hat sich das denn dann aufgelöst? Naja, der hat mich dann da rausgeschickt wieder. Ach so. Mit Gebrüll. Und habe ich halt wieder die Tür zugemacht. Jetzt ist ja ein halbes Jahrhundert vergangen, sagt er. Ja, ja. Habt ihr, also deine Schwester, deine Zwillingsschwester und du, denn diesen Bruder nicht in all den Jahren schon öfter mal gesehen? Ja, doch. Naja, alle paar Jahre mal, weil wir leben ziemlich auseinander geografisch. Und sie mag natürlich ihm überhaupt nicht über den Weg laufen. Mhm. Und er scheinbar auch nicht. Und ich ihm auch nicht. Und jetzt kommt die Geschichte vielleicht zu dem Geburtstag, wo alle sechs Geschwister beim Tisch sitzen. Ja, es gibt sechs Geschwister. Ja, jetzt kommt es vielleicht raus. Leben die Eltern noch? Ja, meine Mutter lebt noch. Die ist 94 und dement. Und wird von meinem Bruder betreut. Nun ist deine Schwester, du sagst, Gynäkologin. Ja. Das heißt, sie hat sich mit diesem Thema wahrscheinlich sehr gut befasst. Ja, natürlich. Sie ist immer noch beim Therapeuten. Sie ist beim Therapeuten sogar. Und versucht, die Probleme, die im Leben seitdem aufgetreten sind, irgendwie... Wie war das denn, als ihr jetzt vor ein paar Jahren zum ersten Mal darüber gesprochen habt? Wie war das zwischen euch beiden, als ihr dieses Thema dann thematisiert habt? Ja, meine Schwester hat das ganze Vertrauen, das man unter Geschwistern haben kann. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind Zwillinge. Wir haben manchen harten Kampf in der Familie durchgemacht und sie weiß, dass ich also bis zum Letzten zu ihr stehen würde. Aber sie hat kein Interesse daran, dass ich das auf den Tisch bringe. Hat sie eigentlich mit dem Thema angefangen vor ein paar Jahren? Ja. Ja. Und du hast jetzt mit ihr über diesen Gedankengang gesprochen und sie möchte nicht, dass das da auf den Tisch gelegt wird? Ja. Möchte sie überhaupt, dass weiter geschwiegen wird darüber? Ja, sie möchte und sie möchte nicht. Sie will es auflösen, loswerden. Und sie will natürlich also den Familienfrieden und die persönliche Brutalität von meinem Halbbruder irgendwie nicht auf sich laden. Und die anderen Geschwister haben keine Ahnung, auch nicht eine hauchdünne Vermutung. Doch, ich glaube schon. Doch. Weißt du, Nikolaus, also an erster Stelle zählt jetzt das, was deine Schwester will. Mhm. Wenn sie sagt, ich möchte nicht, dass das da im Rahmen dieser Feier auf den Tisch gelegt wird, dann muss man das akzeptieren. Finde ich. Mhm. Da darfst du nicht der Erste sein, der spricht. Das muss sie machen. Sie ist Ärztin, sie ist in der Therapie, sie hat das wahrscheinlich tausendmal auch schon überdacht und hin und her überlegt. Ja. Was ich ihr sagen würde, wenn ich jetzt mit ihr sprechen würde, dann würde ich sagen, damit du das aus dir rauskriegst und vielleicht auch die Wut, sprich alleine mit dem Typ oder sprich zusammen mit deinem Bruder Nikolaus, dass ihr zu dritt darüber sprecht. Das würde ich deiner Schwester sagen. Ja, dann wäre ich ihr das auch überbringen, so. Ja, ich meine, das ist natürlich jedem freigestellt, mit so etwas umzugehen. Wenn es ihr gut täte, das im großen Rahmen in der Familie zu sagen, dann ja, aber nur, wenn es ihr gut tut. Und pfeif auf den Familienfrieden. Der Familienfrieden ist eine Lüge. Ja, das war immer eine Lüge. Ja. Also das kannst du ihr auch so sagen, die soll bloß keinen Rücksicht nehmen auf den Familienfrieden. Wenn es ihr gut tut, sie soll das vielleicht auch mit ihrer Psychologe, mit ihrer Therapeutin mal rücksprechen, dann soll sie es machen. Ansonsten im kleinen Kreis. Ja, okay. Was glaubst du denn, wie der Typ darauf reagiert? Du kennst den ja nun gut, relativ gut. Er wird es unterdrücken und mit aller Brutalität von sich weisen. Wie immer. Der wie immer heißt? Ja, das der lässt nichts über sich kommen. Mhm. Also ein sehr dominanter Typ, ja, der Recht haben will. Ja. Mhm. Hat deine Schwester Angst vor dir? Immer, ja. Immer noch? Sie hat Albträume. Mhm. Glaubst du, dass es ihr gut täte, wenn das rauskäme? Das weiß ich nicht. Weil, ich meine, was würde es besser machen, außer dass vielleicht das quälende Gefühl sich ändert. Mhm. Aber was geschehen ist, ist geschehen und es ist auch verdammt lange her. Mhm. Und jetzt weiß ich, jetzt wollte ich dich einfach fragen, was du dazu denkst und was du mir dazu rätst. Ich meine, was geschehen ist, ist geschehen, hast du recht. Aber wir alle wissen um die Macht der Worte. Und wie erleichternd es für einen Menschen sein kann, mal Dinge auszusprechen, die man vielleicht über Jahre nicht ausgesprochen hat. Ja. Insofern, wenn sie das mit ihrer, immer unter der Vorgabe, dass sie das will und mit ihrer Psychologin vielleicht, oder mit ihrem Psychologen, mit ihrem Therapeuten auch abgeklärt hat, wenn sie denkt, dass es gut ist, ja, soll sie es machen. Entweder in der großen Form oder in der kleinen Form. Aber sie muss es machen, nicht du. Ja, das ist natürlich, das erleichtert mich ein bisschen, weil sonst hätte ich da auftreten. Es sei denn, ich meine, es ist deine Schwester, die du liebst. Wenn deine Schwester dich darum bitten würde, wenn sie sagen würde, ich traue mich das nicht, mach du den ersten Schritt, dann auch. Aber nicht, wenn sie zu dir gesagt hat, sie möchte das so nicht. Ja. Mehr kann ich dir gar nicht sagen, Nikolaus. Das ist gut so. Mhm. Ich danke dir sehr, Domian. Sehr, sehr gerne und herzliche Grüße und alles Gute an und für deine Schwester. Danke sehr. Auf Wiederhören. Wiederhören. 1.31 Uhr haben wir. Und unser Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Vermisst. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, aus deren Umfeld vielleicht ein ganz naher Mensch spurlos verschwunden ist. Ihr könnt uns auch gerne Bilder oder Fotos schicken und die veröffentlichen wir dann hier im WDR Fernsehen. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von sich aus freiwillig abgetaucht sind. Vielleicht seid ihr im Moment sogar abgetaucht und ruft irgendwo aus dem Nirvana an und erzählt, warum ihr das gemacht habt. Oder ihr seid wieder zurückgekommen und erzählt von der Geschichte, wie es damals war. Naja, und zum Thema vermisst gehört natürlich auch, man vermisst Menschen, die gestorben sind, die zu Tode gekommen sind. Wen vermisst ihr über alles? Über alles in eurem Leben. Ihr könnt mailen unter domian@wdr.de und euch anmelden oder gerne natürlich am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen oder auch während der Sendung. Thema vermisst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Heute Freitemennacht. Fabian ist hier und der ist 50. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Fabian. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Es geht bei mir darum, dass ich erfahren habe, dass meine Frau, mit der ich seit 7 Jahren zusammen bin und seit etwas über einem Jahr verheiratet, mit einem gemeinsamen, sehr guten Freund in diesem Jahr eine 3-wöchige Affäre hatte. Wie hast du das rausbekommen? Ich habe das rausbekommen, weil ich irgendwann mal in das Handy gesehen habe, mhm, und festgestellt habe, dass die Chats, die WhatsApp-Chats zwischen dem Mann und meiner Frau gelöscht waren. Und das war ein gemeinsamer, sehr, sehr guter Freund. Mhm. Und die haben sich ab und zu auch mal geschrieben, oh, wann sehen wir uns wieder, oh, wann kommt ihr denn? Und dazu muss ich sagen, er hat in der Stadt ein Lokal. Mhm. Und deswegen haben wir den auch relativ oft gesehen. Ja. Und in diesen 3 Wochen, in denen das passierte, wollte meine Frau auch fast täglich dahin gehen, wahrscheinlich um ihm nahe zu sein. Und das ist die weitere Demütigung, dass ich dann auch noch in der Zeit der Affäre neben dem Mann auf dem Stuhl gesessen und mich mit dem unterhalten habe und gedacht habe, das ist mein Freund. Mhm. Jetzt habe ich dann... Eine Frage. Du hast gesagt, wann kommt ihr denn, hat sie irgendwie gefragt. Das heißt, dieser Freund hat auch eine Partnerin. Nee, er hat uns gefragt, wann wir kommen. Ach so, verstehe. Das hat er auch manchmal auf Sie. Kommt ihr denn mal wieder? Oder wann seid ihr da? Was ich aber jetzt nicht verstanden habe, ist, die WhatsApp-Nachrichten waren gelöscht. Wie hast du die dann dennoch gelesen? Diese Nachricht nicht wiederherstellen können, aber erst später. Aber es geht um was anderes. Ich habe dann, war ich so ein bisschen helle und habe hier schon die halbe Nacht wach gesessen und gesagt, kann ja nicht sein. Das ist mein Freund. Der hat doch mit meiner Frau nichts. Vielleicht aus Versehen ist da was gelöscht. Mhm. Dann habe ich 10 Tage später nochmal da reingeguckt und dann war es nicht gelöscht. Mhm. Und dann ergab sich aus dem, was ich gelesen habe, diese Affäre und das war abends um 12, ging meine Frau einmal mit dem Hund, bekam ich wieder und habe ihr das auf den Kopf zugesagt und dann hat sie das auch nicht geleugnet. Wie nah befreundet warst du mit dem Mann? Sehr nah. Sehr nah. Wir beide, sehr also nah. Richtig enge Freunde. Ja. Und mit seiner Freundin war meine Frau auch befreundet. Also es gab da auch eine Freundin zu der Zeit. Genau, auch von dem Mann, ja. Wie hat deine Frau das erklärt? Es ist damit erklärt, dass sie nach Aufmerksamkeit suchte und sie dort bekommen hat. Dazu muss ich aber sagen, dass sie in unserem gesamten Bekanntenkreis als das Traumpaar gelten. Weil keine Frau so hofiert wird. Gelten und sein ist natürlich immer ein Unterschied. Das ist ja. Seid ihr ein Traumpaar? Weiß ich jetzt auch. Bis vor 2 Wochen, bevor ich das erfahren habe, dachte ich das selber. Ihr seid kein Traumpaar. Wenn sowas vorfällt, ist man kein Traumpaar. Hast du deinen Freund auch zur Rechenschaft gezogen? Nein, jetzt kommt, es geht ja immer weiter mit der Geschichte. Der hat das abgestritten, der streitet das bis heute ab. Obwohl deine Frau sagt, ja, wir hatten eine Affäre. Ganz genau. Hat deine Frau die Affäre beendet, nachdem du das entdeckt hast? Ja. Also freiwillig hätte sie es vielleicht gar nicht gemacht. Nein, freiwillig nicht. Was heißt Affäre? Reden wir nur über Sex oder waren die auch ineinander verknallt ein bisschen? Das ist der interessante Aspekt dabei, dass die Affäre auf einer relativ bizarren Ebene ablief. Das heißt, er hat sich als ihr Herr herausgearbeitet und sie als seine Hure. Und so haben sie miteinander kommuniziert. 50 Shades of Grey, lässt grüßen. Ja, das ging dann aber noch so weit, dass sie einen Tag mal nicht kommen wollte zu ihm zu Besuch. Und dann er schrieb, ich werde dich dafür bestrafen, du gehörst mir. Und du wirst jetzt auch künftig andere Männer bedienen und ich werde dabei zusehen. Ach du Gott. Ach du je. Ja. Deine Frau auch, dass du das gelesen hast, dass du das weißt. Ja, das weiß sie auch. Was sagt sie auch dazu? Bestätigt. Sie sagt, sie weiß nicht, wie sie in den 3 Wochen drauf war und sie kann nicht ihr Verhalten nicht erklären. Sie sagt, das ist wie ein Film oder wie ein Computerspiel und sie kann das nicht erklären. Und glaubst du ihr, dass es jetzt vorbei ist? Ja. Glaubst du ihr, dass sie das nicht, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie ungefähr in deinem Alter ist, deine Frau? Meine Frau ist 35 und sehr attraktiv. Okay. Aber mein Freund ist so alt wie ich. Glaubst du ihr, dass sie wie von Sinnen nicht wusste, was da mit ihr abging in der Zeit? Nein, ich kann mir das nicht erklären. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist eine öde Ausrede. Das kann man mal, ich sage, wenn man abends was getrunken hat in der Kneipe und man geht mit einem nach Hause, dann weiß man mal irgendwie vielleicht nicht, was mache ich hier gerade. Ja, in 3 Wochen nicht. Ja. Wie ist denn euer Sex? Nach 7 Jahren war das wohl nicht mehr so wie am Anfang. Aber ich wollte noch was zu dem Abstreiten erzählen. Mhm. Dazu kommt, dass dieser Freund dieses Lokal hat in Hamburg, das von seiner Freundin betrieben wird. Mhm. Weil er die Woche über in Köln ist und dreht, er ist Schauspieler, der ist... Keine Namen, ne? Keine Namen, bitte. Nein, um Gottes Willen, nein, tue ich nicht. Ist jeden Tag an einer Daily Soap im Fernsehen zu sehen. Ja, nur langsam. Aber. Ja. Mit den Hinweisen, ne? Mhm. Okay, nein, ich glaube... Tust du dir jetzt nichts Gutes, dann müsste ich das Gespräch abbrechen, wenn das jetzt zu erkennbar ist. Nein, auf keinen Fall. So, und die Geschichte ist, dass er natürlich Angst hat, dass seine Freundin sagt, nein, ich mache den Laden nicht mehr. Und deswegen, wenn er dreht, wenn er 450 Kilometer weiter weg ist. Und deswegen schaltet er das. Mhm. Ganz genau. So, lassen wir mal den Freund außen vor. Der ist jetzt, finde ich, relativ egal. Es geht um dich und deine Frau und deine Ehe. Ja, ja, sicher. Jetzt ist etwas Gravierendes passiert. Da wäre bei mir das Vertrauen sehr erschüttert. Wenn ich du wäre, das wäre sehr erschütternd. So. Vor allen Dingen, wenn mir meine Frau so komische Sachen erzählt, ach, ich weiß überhaupt nicht, was mit mir vorgegangen ist, kannst du mir nicht erklären. Wie soll denn das jetzt weitergehen mit euch beiden? Wenn ich die Antwort auf die Frage wüsste, wäre ich schlauer. Das kann ich nicht sagen. Ich hänge an meiner Frau. Was denkt sie denn? Was sagt sie denn? Ja, bitte verzeih mir und könnte ich das bloß ungeschehen machen. Und wenn ich das nur könnte, würde ich es tun. Weißt du, Fabian, ich glaube ja, wenn die wirklich in dieser Beziehung interessiert ist, dass die so ein Sklaven-Gen in sich hat, dann hat die jetzt, und hat die früher schon mal in der Richtung irgendwas gemacht, soweit du das weißt? Nein. Nein. So, wenn die da irgendwas in sich hat und das ist jetzt rausgebrochen und die hat Blut geleckt, dann garantiere ich dir, dass die irgendwann, irgendwo, mit wem auch immer, sich wieder sowas suchen wird. Deswegen finde ich so wichtig, ein offenes Gespräch mit ihr zu führen oder dass sie sich anstrengen soll. Was ist da los mit mir? Ja, das tun wir seit 2 Wochen jeden Tag. Ich kam vor 2 Wochen raus und nein, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und das war wie ein Film und ich habe da einfach mitgemacht, um die Aufmerksamkeit nicht zu verlieren. Hätte sie denn, frag sie mal, ob sie vielleicht Sehnsucht hätte, das mal nochmal zu machen, sowas? Nein, um Gottes Willen, das lege ihr völlig fremd. Mhm. Aber du bist misstrauisch. Ja, wer wäre das in meiner Situation? Mein Vertrauen ist zutiefst erschüttert. Absolut. Dass das jemand war, dem ich vertraut habe, also der andere Mann war jemand, dem ich vertraut habe. Somit ist diese Freundschaft natürlich jetzt auch kaputt, ne? Ja, vollkommen. Definitiv kaputt, ja. Das hat den gesamten Bekanntenkreis gesprengt. Mhm. Verstehe ich. Ja. Schwierig. Und wie soll man damit umgehen? Ist sowas überhaupt zu verdauen? Oder kann man sagen, die Zeit heilt alle Wunden? Das glaube ich aber nicht immer. Ohne eigenes Zutun bestimmt nicht. Ich finde, sowas ist zu verdauen, wenn man zum Beispiel erstmal eine schlüssige Erklärung bekommt. Genau. So, das ist das eine. Das andere ist, das ist zu verdauen, indem dann von der schuldigen Seite, und sie ist die schuldige Seite, dass von dieser Seite Vertrauen aufgebaut wird. Zum Beispiel fände ich, wenn ich sie wäre und das stimmt, was sie dir sagt, dass sie nicht weiß, was mit ihr los ist, vielleicht kann das ja auch sogar mal sein, dann hätte sie dir jetzt, das wäre eine sehr vertrauensbildende Maßnahme, da hätte sie dir sagen müssen, pass mal auf, ich komme mit mir nicht mehr weiter. Lass uns zusammen, ich möchte dich, Fabian, mit einbeziehen. Lass uns zusammen zu einer Eheberatungsstelle gehen und das thematisieren da. Das war, kam auch schon auf zwischen uns. Ja, aber von wem? Kam das von dir oder von ihr? Von ihr? Von mir. Von ihr. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, das wäre sehr einverstanden. Gut, das ist doch ein Wort. Dann macht das. Dann macht das. Dann sitzt ihr mit einem Fachmann zusammen und habt vielleicht die Chance, ein bisschen näher an das Problem ranzukommen. Wie auch immer es ausgeht. Vielleicht bist du dann schlauer, dass sie dich belügt. Oder du bist schlauer, dass sie vielleicht wirklich irgendwie ein Blackout hatte. Was ich mir nicht so vorstellen kann. Aber wer weiß, der Mensch ist vielschichtig. Ja. Das würde ich als nächsten Schritt jetzt einleiten. Ja. Hat denn der Freund noch irgendwann nochmal versucht, zu dir Kontakt aufzunehmen? An dem Abend, als das rauskam, eine Stunde später, hat er versucht anzurufen. Aber da war ich so aufgewühlt, das konnte ich nicht. Ich habe jetzt versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen und das lehnt er ab. Ja, dann reicht's aber auch. Dann würde ich nicht mehr machen an deiner Stelle. Nein, das mache ich jetzt auch nicht. Dann wäre dieser Mann für mich gestorben. Ja, sicher. Der beste Freund geht mit meiner Frau in die Kiste. Ja. Das war es. Auf Wiedersehen. Genau. Ja? Fabian, also wir können dir gerne noch ein paar Beratungsstellen an die Hand geben in deiner Umgebung. Möchtest du das? Oh ja, gerne. Gut, dann melden wir uns gleich nochmal. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ich wünsche euch alles Gute, dass ihr das Problem in den Griff bekommt. Gut, danke schön. Auf Wiederhören, Fabian. Jo, auf Wiederhören, tschüss. Tschüss. Sarah. Sarah ist 25, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sarah. Um was geht's bei dir? Ja, ist ein bisschen verzwickt. Also, ich bin seit 7 Monaten mit meinem Freund zusammen. Seit 7 Monaten? Ja. Ja. Ich kenne den seit 6 Jahren. Mhm. Ich habe den damals in so einer Fortbildung kennengelernt. Mhm. Da war ich aber noch verheiratet. Und ja, seit dem Zeitpunkt ist das immer so ein Hin und Her gewesen. Also ich habe den immer mal wieder gesehen und da war immer irgendwie so Interesse da. Mhm. Dann ist das mit meinem Mann ja in die Brüche gegangen. Mhm. Und das mit ihm ist angefangen. Mhm. Und er war zu der Zeit auch solo? Ja, er war zu der Zeit auch solo. Ja. Ich wusste von Anfang an schon, dass er halt Marihuana zu sich konsumiert. Mhm. Womit ich nicht unbedingt ein Problem hatte oder kein Problem mit hab. Mhm. So halt, wenn's. Es kommt auf das Maß an. Auf die Menge. Ja, es kommt aufs Maß an und es kommt darauf an, wie er darauf reagiert. Genau, genau. Wo das dann mit uns angefangen ist, ist dann halt auch immer mehr dazugekommen. Ich habe dann mitgekriegt, dass er im Knast war. Mhm. Weswegen? Wegen Körperverletzung mit Todesfolge, mhm. Dealerei, verschiedene Körperverletzungsdelikte noch. Der war auch nicht in Deutschland, der war in der Türkei 4 Jahre. Ist er Türke oder türkischstämmig? Nein, das sind die besonders harten Fälle, die dann in die Türkei geschickt werden. Aber er ist türkischstämmig? Nein, er ist deutsch. Und verstehe ich nicht, welche harten Fälle werden in die Türkei geschickt? Also bei denen ist das so, da hat einen Polizisten niedergeschlagen und der ist dann gestorben. Ja, aber wenn das in Deutschland passiert ist und er Deutscher ist, wird er doch nicht in die Türkei geschickt. Bei besonderen Erziehungsmaßnahmen anscheinend schon. Ja, das habe ich noch nie gehört. Der war in der Türkei im Knast? Ich habe das schon mehrfach gehört, also anscheinend ja. Gut, lass uns das mal so stehen. Erzähl mal weiter. Der war danach auch ein Jahr in psychologischer Betreuung, ist Epileptiker, hat Aggressionsprobleme und ist durch diese Erfahrung auch in so eine Depression reingerutscht. Mhm. Der hat manchmal Albträume, der schreit um Hilfe, kriegt diese epileptischen Anfälle. Dann sollte er mal lieber das Marihuana sein lassen. Seine Ärztin weiß davon. Mhm. Also seine Ärztin, die sich um die Medikamente kümmert, weiß davon. Die hat gesagt, das mit dem Marihuana ist eine Sache. Das wird nichts machen. Mhm. Nur halt die Amphetamine und der ganze Rest wäre nicht gut. Also das andere nimmt da auch noch alles. Ja, der nimmt noch Amphetamine und also ziehen Teile und rauchen. Also der gesunde Menschenverstand sagt, finde ich, wenn man schon so angeschlagen ist, was du gerade gesagt hast, sollte man die Hände von jeglichen Drogen lassen. Aber erstmal egal jetzt. Das heißt, von was lebt er denn dann eigentlich? Also er geht arbeiten. Und er finanziert seine Drogen mit seiner Arbeit? Ja. Bist du da überzeugt von? Ja, das auf jeden Fall. Der hat halt nichts anderes. Ich meine, die sind halt so eine eingeschworene Truppe. Da bezahlt jeder mal einen Teil und die halten sich da gegenseitig über Wasser. Was arbeitet er denn? Der ist Gartenlandschaftsbauer. Okay. Damit er sich dann auch mal richtig aufbaut. Und all diese Sachen, die hast du erst erfahren, seine üble Vergangenheit, das sind ja nur keine Kleinigkeiten, Gewaltdelikte mit Todesfolgen und so weiter, das hast du alles erfahren, jetzt erst seitdem ihr zusammen seid? Ja. Wie hast du das aufgenommen, als du das erfahren hast? Ich habe halt gemerkt, dass ihm das echt nahe geht und dass er das halt wirklich nicht wollte. Der wollte im Prinzip nur davonlaufen, hat den falsch erwischt und der ist auf dem Weg ins Krankenhaus halt gestorben. Das war jetzt ein Delikt, aber es waren ja noch mehrere andere Delikte, die er auch zu verantworten hat. Ja, das war Dealerei. Das heißt, du verzeihst ihm das so mehr oder weniger? Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er sowas nicht macht und sowas auch nicht mehr machen will. Ich weiß davon, dass er halt seine beiden größeren Brüder sind damit angefangen, wo er noch ganz klein war. Und er ist dann halt mit da reingerutscht. Okay. Dennoch rufst du mich heute an und das hat ja einen Hintergrund, wahrscheinlich eine bestimmte Sorge oder ein Problem. Wie ich damit umgehen soll. Wenn er da seine Albträume hat und der liegt neben mir und schreit um Hilfe. Mhm. Wenn das dann zu Ende geht, dann hat er so eine Erleichterung und uriniert ins Bett. Mhm. Wie oft kommt das vor? Mittlerweile häufiger. Also in den ersten 6 Monaten waren es vielleicht 2-mal. Mhm. Und 2 epileptische Anfälle. Und in dem letzten Monat waren es schon 3. Mhm. Also das war, der ist immer nur am Wochenende da. Weil er halt in einer anderen Stadt seine Ausbildung macht. Wie oft und wie regelmäßig nimmt er denn diese besagten Drogen? Täglich. Täglich. Also rauchen tut er täglich. Und die anderen Sachen? Die hat er letztes Mal, soweit ich weiß, letztes Mal Silvester genommen. Soweit du weißt? Ja. Mhm. Weil er halt auch durch diese Amphetamine richtig abgenommen hat. Mhm. Also. Der scheint ja sehr labil zu sein. Ja. Hast du Sorge, dass er seine Ausbildung schmeißt? Nein. Nein. Weil er das als Anker hat. Mhm. Also er hat zwar Phasen, wo er sagt, ich habe keinen Bock mehr, aber er wird damit nicht aufhören, weil das irgendwo ein Lebensinhalt ist. Okay, weil er sich selber so, der macht sich ja auch schlecht, der redet in der dritten Person von sich mit mir und sagt, mit was für einem bist du überhaupt zusammen? Wenn seine Ärztin, die ihn ja nun offensichtlich gut kennt, ihm schon sagt, dass er diese Amvitamine und was er da alles vielleicht noch einnimmt, dass er das unbedingt sein lassen sollte bei seiner seelisch-psychischen Konstellation, warum tut er es dann nicht? Weil er das Problem hat, nicht Nein sagen zu können. Wem gegenüber? Seinen Kumpels? Ja. Also er selber holt sich das nicht. Er holt sich was zu rauchen. Ja, aber dann musst du ihm doch klar machen, dass das ein absolut feiges und weiches Verhalten ist, dass er nicht Nein sagt. Wenn er eigentlich Nein will. Er sagt immer, wenn man es ihm anbietet, warum soll er es nicht machen? Weil es ihm schlecht dabei geht und weil er vielleicht sogar eine psychiatrische Erkrankung hat oder kriegen kann davon. Er hat sie wahrscheinlich schon, wenn das so ist, wie du es gerade beschrieben hast. Und er hat epileptische Anfälle. Da sind all diese synthetischen Drogen Gift und die Hölle für den Körper. Ja, ich habe ihm das auch schon oft gesagt. Deswegen nimmt er das im Moment auch nicht. Wir haben halt Silvester Riesenparty gemacht. Ja. Und dadurch, dass er halt in der Woche arbeitet, kann er das nicht. Wenn ich du wäre, würde ich ihm gegenüber härter auftreten. Dann verpisst er sich. Dann verpisst er sich. Das glaube ich aber gar nicht mal. Weil ich glaube, so wie du es jetzt geschildert hast, bist du eine wichtige Konstante in seinem Leben. Die Arbeit und du. Und wenn er merkt, dass du das richtig ernst meinst und dass du das aus Sorge und aus Liebe zu ihm sagst und auf den Tisch haust, hege ich mal die Hoffnung, dass das wirkt. Es ist völlig irre, wenn jemand so seelisch, so psychisch so angeschlagen ist, wie du es gerade beschildert hast, dass der sich dazu dröhnt. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Marihuana gut ist. Also ich würde das alles weglassen. Alles. Ja, der soll erstmal gesund werden. Aber er ist halt derjenige, der sagt, wie kannst du nüchtern auf dein Leben klarkommen? Das könnte er gar nicht, weil er... Dann muss er das lernen. Was ist denn die Alternative? Der Kerl ist wahrscheinlich auch Anfang, Mitte 20. Will er jetzt sein ganzes Leben diesen ganzen Kram schlucken? Das andere Problem ist, dass die Ärzte, der hat ein Lungenleiden. Die haben ihm wohl gesagt, dass wenn er 35 wird, dass er noch feiern gehen kann, weil ja nicht unbedingt eine Lebenserwartung hat von siehst du noch was noch, vielen Jahren so noch was und das ist halt was wo er dann sagt ja wieso ich sterbe doch sowieso mit 35 warum soll ich jetzt was machen langsam da würde ich mich erstmal dann noch weiter erkundigen bei anderen Ärzten so schnell kann das ein Arzt gar nicht sagen, dass er nur so und so alt wird. Was kann man dagegen machen? Welche Therapieformen sind möglich? Ich rate dir dringend, da härtere Kante zu zeigen. Ich habe die Sorge, dass du in so eine Co-Abhängigkeit von dem gerätst. So wie jedes das Mal, wenn ich irgendwo sage oder härter bin, ich meine, ich bin schon hart, wenn er mal kein Geld mehr hat oder so, ich gebe dem nichts. Nee, das ist schon klar. Du darfst ihm nichts geben, aber du musst auch androhen, dass du ihn verlässt, wenn er nicht eine andere Linie einfährt. Das geht nur in solchen Fällen mit ganz klarer Kante. Ich gebe dir mal jetzt nochmal meinen Fachmann hier im Hintergrund, den Jürgen, damit du auch nochmal die Seite eines Psychologen zu hören kriegst dazu. Das finde ich sehr wichtig, Sarah. Ich habe dir jetzt meine private Meinung gesagt. Der Psychologe sagt dir gleich noch seine fachkundliche Meinung. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Ja, okay. Das machen Dankeschön. Wir. Dankeschön. Sehr, sehr gerne, Sarah. Alles Gute dir und deinem Freund. Ja, dir und deiner Sendung auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Marcel und der ist 25. Guten Morgen, Marcel. Hallo, Domian. Hallo, Marcel. Darf ich einmal ganz kurz was zu der Sarah sagen? Ja. Ich würde der Sarah nur den ganz guten Tipp geben. Entweder zeigt sie ihrem Freund, dass sie es wirklich ernst meint, oder sie sollte sich auf jeden Fall von ihm trennen, sonst ist sie irgendwann mit in der Schiene mit drin. Die Sorge habe ich auch, ja. Mhm. Ich habe da meine Erfahrung auch schon durchgemacht. Jetzt gut, warum dir. Ich anrufe, ist, ich habe momentan eigentlich gar kein Problem. Ich möchte einfach halt mal den Jugendlichen zeigen, oder die Leute, die in meinem Alter sind, und auf der Schienenbahn gerade sind, dass sie einfach mal hören, wie es in so einem Jugendvollzug einfach abläuft. Ach, du bist gerade im Knast? Nein, ich war 2,5 Jahre drin. Ah, seit wann bist du raus? Seit einem halben Jahr. Ja. Weswegen warst du drin? Körperverletzung, Brandstiftung, Drogenhandel. Wo hast du denn, wo hast du Feuer gelegt? Das war auf, wie soll ich sagen, es war halt eine Mülltonne halt und da wurde ich direkt halt erwischt. Das war eigentlich so ein Gag und Truppe miteinander, mit denen ich damals zu tun hatte. Mhm. Ja, und da ist dann halt eine Garage mit abgefackelt und ja. Aber Mensch ist da nicht zu Schaden gekommen? Nein. Gott sei Dank nicht. Mhm. Gott sei Dank jetzt nicht. Wolltest du von deinen Erfahrungen aus dem Knast erzählen? Genau. Es ist halt einfach so, wo ich bin damals reingekommen, ja, als neuer Inhaftierter, sagt man mal so, ist man erstmal eigentlich auf Hilfe von anderen Mitgefangenen angewiesen. Mhm. Was aber leider nicht so ist, da wird man, wenn man in einer Justizvollzugsanstalt nur eingeliefert bekommen ist, erstmal von den Alteingesessenen, sage ich jetzt mal, massiv unter Druck gesetzt, um die schauen, wie weit sie mit dir gehen können, nehmen dir den Einkauf ab. Mhm. Versuchen, dich halt unter Druck zu setzen, um daraus Profit zu schlagen. Mhm. Ich habe das selber fast ein Dreivierteljahr mitgemacht, bis ich dann gesagt habe, okay, ihr könnt mich jetzt mal. Gibt es auch Gewalt? Da gibt es auch Gewalt drin. Eine körperliche Auseinandersetzung mit denen gehabt? Genau. Mhm. Ich habe das halt ein Dreivierteljahr mitgemacht, dass ich mir teilweise meinen Einkauf abnehmen lassen habe. Mhm. Bis ich dann irgendwann auch mal teilweise zu den Beamten gegangen bin, die zwar gesagt haben, ja, wir können nichts machen, wir haben nicht wirklich Beweise. Mhm. Ja, und dann habe ich dann den Entschluss gefasst, okay, der Nächste, der kommt, den kriegt von mir ein paar auf die Mappe. Mhm. So, und dann war das irgendwann so, dann war der besagte Einkauf wieder und da kam direkt einer an, der wollte den Einkauf haben. So, dann habe ich halt so reagiert, habe gedacht, du kriegst jetzt gar nichts mehr, entweder verpiss dich hier aus meiner Zelle oder ich hau dich um. Das heißt, ich muss mal ein bisschen zusammenfassen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Das heißt, du hast dich da durchgesetzt, bist jetzt wieder draußen, wie du es gerade erzählt hast. Ist es dir denn gelungen, nach dem Knast Fuß zu fassen wieder? Was machst du im Moment? Ja, also nach dem Knast war es natürlich erstmal die erste Zeit schwer. Trennung von einer Freundin, die ganzen 2,5 Jahre mit mir zusammen war. Mhm. Weil es halt dann doch anders war, wie man sich das vorgestellt hat nach der Haftzeit. Hab aber einen Job gefunden als Maschinen- und Anlagenführer. Mhm. War ganz klipp und klar offen und ehrlich zu meinem jetzigen Chef. Alles gesagt? Hab den alles gesagt, was vorgefallen ist. Er hat gesagt, weißt du was, das sind alles Jugendsünden, ich gebe dir die Chance, reiß dich bei mir zusammen, bau keine Scheiße. Super, ja. Und das machst du, genauso läuft es jetzt. Und das mache ich, und das läuft einfach erst rein. Marcel, das freut mich sehr zu hören. Wenn es auch jetzt ein sehr kurzes Gespräch war, bin ich froh, dass du da warst. Und ich freue mich, dass du den Dreh gefunden hast und dass du jetzt wieder ein gutes Leben führst. Ich danke dir, Domi. Du hast eine krasse Erfahrung gemacht, lern daraus, aber das hast du schon gemacht, muss ich ja gar nicht sagen. Und ja, schau weiter nach vorne und mach was aus deinem Leben. Okay, ich danke dir. Könnte ich ein Autogramm von dir bekommen? Ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Tschüss. Alles klar, ich danke dir. Tschüss an alle.